Halleluja, ich bin so begeistert. Я так воодушевлён. Gott rettet heute noch. Господь спасает и сегодня. Du und dein Haus sollt dem Herrn dienen. Ты и твой дом да служат Иисусу Христу. Gib nicht auf. И не сдавайся. Halte fest an seinem Wort. И держись за его словом. Und wenn Gott zu dir gesagt hat, если Господь сказал в твоей du жизни, und dein Haus werden dem Herrn dienen, ты и твой дом будут служить Иисусу, dann halte das fest. Тогда держи это крепко. Und spreche immer wieder aus. И говори, провозглашай это. Mein Mann это. Und meine Frau werden dem Herrn dienen. Моя жена, мой муж будут служить Богу. Meine Kinder werden nicht in die Drogenszene gehen. И мои дети, они не будут наркоманами. Sondern sie werden zu Aposteln werden. Но они будут апостолами, zu Lehrern werden, они будут учителями, zu Propheten werden, они будут пророками, zu Evangelisten werden, они будут евангелистами, sie werden dem Herrn dienen, они будут служить Иисусу, wir werden Reich Gottes bauen. И мы будем строить Царство Halleluja. Небесное. Halleluja. Yes, so sei es. Wir wollen das Wort Gottes aufschlagen zusammen. Wir хотим вместе открыть Божье слово. Und wir wollen lernen von einer Frau in der Bibel, мы хотим сегодня учиться от одной женщины, die auch unheilbar krank war. Которая была также болезнью, болела неисцеленной. 12 Jahre lang hatte sie einen Blutfluss. 12 лет она страдала кровотечением. Und sie hat Heilung bekommen. И она получила исцеление. Und sie hatte bestimmte Schlüssel angewendet. И она использовала определенный ключ. Und diese Schlüssel wollen wir uns anschauen. И мы хотим сегодня посмотреть, что это за ключ. Und ich möchte sie dir mitgeben. И я хочу его дать тебе сегодня. Dass, wenn du nach Hause gehst, и когда ты пойдешь домой, dass nicht irgendein Pforzheimer dir hilft, что ты думал, не какой-то из, человек из Pforzheim мне помог, oder irgendein ein Geistlicher hilft dir, или какой-то духовный человек помог мне, nein, sondern der König der Könige нет, hilft dir, нет, но царь царей помог und, тебе, und dem hören wir jetzt zu, и сегодня мы будем его слушать, was hat er erklärt, что он объясняет, wir lesen von dieser Frau aus Markus Kapitel 5, мы прочитаем из Марка 5 о этой женщине, Markus Kapitel 5 Vers 25, Mark 5 25, und wir lesen diese Worte um zu lernen, was Jesus uns zeigen will. И мы будем читать из этого слова и будем смотреть, что Господь хочет показать нам сегодня. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte und von vielen Ärzten und all ihre Habe aufgewendet hatte und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war viel mehr schlimmer mit ihr geworden. 25. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Vers 27. Und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Услышала об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte an ihrem Leib, dass sie von der Plage geheilt war. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Wandte sich um in der Volksmenge und sprach. Обратился в народ и сказал, кто? Wer hat mein Gewand angerührt? Кто прикоснулся к моей одежде? Und seine Jünger sagten zu ihm. Ученики сказали ему. Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Und blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Но он смотрел вокруг. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Женщина в страхе трепете, зная, что с ней произошло. Kam in der Volksmenge und fiel, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Он же сказал ей, вера твоя спасла тебя. Geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Иди в мире и будь здоров от болезни твоей. Halleluja. Ich will euch das mal zeigen hier vorne. Я хотел бы сейчас вам это продемонстрировать. Wie dieser Moment war mit dieser Frau. Как происходил этот момент с этой женщиной? Mimo, kannst du kommen kurz? Ja. Einfach das Ding vielleicht wegtun. Diese Frau war 12 Jahre das wegtun. И эта женщина, die war 12 Jahre war 12 Jahre lang krank. Она была больна на протяжении 12 лет. Und keiner konnte helfen. И никто ей не мог помочь. Und sie war die ganze Zeit war sie zu Hause. И все это время она находилась дома. Zum einen von einem Arzt zum nächsten Arzt. И она ходила от одного врача к другому. Und sie gibt all ihr Geld aus. И она отдает все свои деньги. Und keiner kann helfen. И никто не мог ей помочь. Und dann hört sie von Jesus. И затем она услышала об Иисусе. Da kommt ein Mann in meine Stadt. Мужчина придет в мой город. Da kommt ein Mann in meine Stadt. Мужчина придет в мой город. Ich habe gehört, dieser Mann legt die Hände auf. Я слышала, что этот мужчина возлагает руки. Und wenn er Hände auflegt, и когда он возлагает руки, werden Menschen geheilt. Люди исцеляются. Sie hat gehört von Jesus. Она услышала об Иисусе. Jesus, der Heiler. Иисус, Целитель. Sie hat gehört und hat Hoffnung bekommen. Она это услышала, и у нее возродилась надежда. Was können wir lernen? Что мы можем из этого взять? Wenn du von Jesus hörst, если когда ты слышишь, kommt Hoffnung hinein, тогда приходит надежда, in eine hoffnungslose Situation, ту ситуацию, где нет надежды, unheilbar krank, и, болезнь, которая не исцеляется, aber sie hat Hoffnung bekommen durch Jesus. Она получила надежду от Иисуса. Hör auf, deine Hoffnung in Menschen zu setzen, и прекрати всю свою надежду искать в людях, und setz deine Hoffnung auf Jesus Christus. И поставь, положи свою надежду на Иисусе. Halleluja. Und sie hört von Jesus. И она услышала об Иисусе. Guck mal in die Richtung. Das ist jetzt Jesus, ja? Это будет Иисус. So, genau, er guckt in die Richtung. Он ja? смотрит в эту сторону. Und die Frau ist ganz alleine zu Hause. И эта женщина одна находится дома. Und sie ist in ihrem eigenen Bereich zu Hause. И она находится дома. Sie sieht Jesus nicht. Она не видит Иисуса. Und sie ist zu Hause und keiner sieht sie. Она находится дома, никто не видит ее. Vorne läuft die Musik. И там происходит там музыка. Aber das Wunder geschieht zu Hause. Но чудо происходит дома. Heute, сегодня, wenn ich Jesus berühren werde, когда я прикоснусь к Иисусу, werde ich geheilt werden. Я исцелюсь. Was sprichst du, wenn du zu Hause bist? Что ты говоришь, когда ты дома? Welche Gedanken hast du, wenn keiner dich sieht? Какие у тебя мысли, когда никто не видит тебя? Was machst du, wenn du nicht in der Gemeinde bist? Что ты делаешь, когда ты не в церкви? Was machst du in deinen vier Wänden? Что ты делаешь в своих четырех стенах? Diese Frau hat nicht nur von Jesus gehört, эта женщина не слышала, не только услышала, sondern sie hat gesprochen vor ihrem Wunder. Но она говорила перед этим чудом. Heute, wenn ich Jesus berühren werde, сегодня, когда я прикоснусь, werde ich geheilt к Иисусу, werden. Я исцелюсь. Sie hatte Hoffnung. У нее была надежда. Sie hat gesprochen vor ihrem Wunder. Она говорила перед тем, как произошло чудо. Was sprichst du vor deinem Wunder? Что ты говоришь перед тем, как произойдет чудо? Der Schlüssel liegt in deinem Mund. И ключ находится в твоих Und устах. Sie hat geglaubt. И она верила. Und dann И затем hat sie was ganz Wichtiges gemacht. Она сделала определенную вещь, очень важную. Sie verlässt ihre Wohnung. Она выходит из своей квартиры. Bitte beweg deinen Hintern. Пожалуйста, шевели своей попой. Mach einen Schritt des Glaubens. И делай этот шаг веры. Bleib nicht rumsitzen in deinen Umständen. Не оставайся сидеть в твоих условиях. Komm raus aus diesem Bereich der Angst. Выходи из этих условий страха. Komm raus aus diesem Bereich des Selbstmitleids. Выходи из этого пространства, где Komm ты сама сожалением занимаешься. Komm raus aus diesem Bereich der Hoffnungslosigkeit. И выходи из этой ситуации, которая безнадежная. Steig raus aus deiner Vergangenheit. Выходи из своего прошлого. Ja, deine Vergangenheit ist schlimm. Да, твое прошлое может быть плохим. Aber deine Zukunft wird noch viel, viel besser. Но твое будущее будет лучше. Steig raus aus deinem alten Leben. Выходи из своей старой жизни. Und diese Frau steigt aus. И эта женщина выходит. Heute, wenn ich Jesus berühren werde, сегодня, когда я прикоснусь к Иисусу, werde ich geheilt werden. Я буду исцелена. Der gleiche Jesus ist heute in diesem Raum. И тот же Иисус сегодня здесь, на этом месте. Heute, wenn du Jesus berühren wirst, когда ты сегодня прикоснешься к Иисусу, wirst du geheilt werden. Я буду исцеление. Heute, wenn du Jesus berühren сегодня wirst, прикоснешься к Иисусу, придет исцеление. Und sie kommt raus aus ihrem Haus. И она выходит из своего дома. Eine große Volksmenge. И много людей собраны. Wie komme ich an Jesus ran? И они все хотят к Иисусу. Alle wollen geheilt werden. Все хотят исцеление. Alle wollen was von Jesus. Все хотят что-то от Иисуса. Und das sind so viele Menschen. И так много людей. Aber sie hat einen Plan. Но у нее был план. Ziemlich cool. Классный план. Ich drück einfach alle weg. Я всех сейчас раскидаю. Der Glaube ist frech. И, знаете, вера, она иногда наглая. Der Glaube ist nicht logisch. И, вера, она не всегда логична. Aber der Glaube wird aktiv. Но вера, она активна. Drück die ganzen Probleme weg. Она раскидывает все проблемы. Und berühre Jesus. И касается Иисуса. Und sie hat einen Plan. И у нее был план. Alle, die in meinem Weg stehen, все, кто стоят на моем пути, drück ich weg. Я просто их раскидаю. Und sie macht sich an die Arbeit. И она начала продвигаться. Alle weg. Все раскидывает. Alle weg. Всех раскидывает. Alle weg. Всех раскидывает. Und sie weiß, das sind noch 10 Meter. И она знает, что еще 10 метров. Und sie drückt und drückt und drückt und drückt und quetscht sich irgendwie durch. Старается как-то протиснуться. Noch 5 Meter. Еще 5 метров. Noch 3 Meter. Еще 3 метра. Und sie weiß, Jesus ist dort. И она знает, Иисус, вот Иисус. Und sie weiß, wenn sie Jesus berühren wird. И она знает, когда я только прикоснусь. In diesem Moment wird sie geheilt werden. В этот момент она исцелится. Sie hat das zu Hause gesprochen. Она говорила уже Und sie wusste, wenn sie jetzt Jesus berührt, ist sie von ihrer 12 Jahre langen Plage geheilt. Halleluja. Und sie kommt immer näher. Noch 3 Meter. Wisst ihr, wo das Problem war? Jeden, den sie berührt hat, wurde unrein. Unrein. Он стал нечистый. Ja, also rein und unrein. Wenn er ihn berührt hat, genau, unrein. Im Alten Testament war das so, eine Frau, die unrein war, и, в Старом Завете написано, тот, кто был нечистый, wenn sie jemand anderes berührt, когда он касался кого-то, ist er auch unrein. Он был также нечистым. Das war alles verboten. Это было незаконно. Sie rührt alle Leute an. Но она расталкивает всех. Unrein, unrein, unrein, unrein. Нечистый, нечистый, нечистый. Die müssen alle in Quarantäne. И они всем нужно в карантин. Und jetzt kommt sie und berührt den Messias. Was wird das passieren? Im Alten Testament, im Alten Bund, wenn ein Unreiner einen Reinen anrührt, sind beide unrein. Im Neuen Bund, wenn ein Unreiner einen Reinen berührt, werden beide rein. Halleluja! Und sie versteht eins. Sie hat gesprochen. Heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Jesus ist gar nicht auf sie zugelaufen. Neben Jesus war nämlich ein Mann, der hieß Jairus. Der hat ein viel größeres Problem gehabt. Seine Tochter stirbt gerade. Und Jesus läuft gerade mit Jairus rum. Und die laufen in diese Richtung. Aber die blutflüssige Frau, sie kommt. Und sie stört seinen Ablauf. Die Wahrheit ist, Jesus hat immer Zeit für dich. Es ist niemals der falsche Moment. Auch wenn du noch 3 Sekunden zu leben hast, hast du noch 3 Sekunden, vom Himmel berührt zu werden. Jesus nimmt sich immer Zeit für dich. Du brauchst keinen Termin bei ihm. Sondern um zu Gott zu kommen, brauchst du Glauben. Dann ist der Zugang frei. 3 Meter noch. 3 Meter. Noch 2 Meter. 2 Meter. Noch 1 Meter. 1 Meter. Ihr Herz klopft. Sie hat tausende Leute berührt. Alle in Quarantäne. Aber noch 1 Meter. Dann kommt ihr Wunder zustande. Die letzten Leute drückt sie weg. Jesus läuft gerade nach vorne. Guckt sie gar nicht an. In der Volksmenge kam sie von hinten, steht in der Bibel. Und sie berührt sein Gewand. Die Quaste seines Gewandes. Und als sie ihn berührt, merkt Jesus, Kraft geht von ihm weg, kommt in ihr Körper hinein. Und die Frau merkt, ich bin frei. Ich bin geheilt. Jesus merkt, Kraft ist gegangen. Wer war das? Er dreht sich um und die Frau zittert. Sie hat etwas Verbotenes getan. Sie hat alle Leute unrein gemacht. Jetzt hat sie den Messias angerührt. Was wird mit mir geschehen? Werde ich gesteinigt? Was wird geschehen mit mir? Ich habe gegen das Gesetz gebrochen. Und Jesus fragt, wer war das? Und sie zittert. Sie fällt hin. Aber wisst ihr, was vorher geschieht? Da kommen die tollen Berater von Jesus. Man nennt sie auch Jünger. Jesus. Jesus. Alle rühren dich an. Alle wollen Heilung von dir. Jeder berührt dich irgendwo. Und du fragst, wer hat dich angerührt? Sollen wir jetzt eine Strichliste machen, wer dich hier anrührt oder was? Jesus, was redest du hier? Aber Jesus sagt, wer hat mich angerührt? Was können wir jetzt lernen? Du kannst zu Jesus kommen, so wie alle. Du kannst von ihm fordern, so wie alle. Du kannst ihn anrühren, wie alle. Du kannst beten, wie alle. Du kannst einer von der Masse sein. Oder du kannst Jesus berühren mit Glauben. Und in diesem Moment, bleibt Jesus stehen. Wer war das? Wer ist derjenige, der in Nürnberg mich berührt mit Glauben? Wer ist derjenige, der Glauben hat hier? Wer ist derjenige, der mein Wort ernst nimmt? Und er hat gemerkt, jemand hat mich berührt mit Glauben. Denn Kraft ist von mir ausgegangen. Und die Frau hat Angst. Fällt hin, erzählt ihm alles. Und achtet auf die Worte von Jesus. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Jesus sagt nicht, ich, Jesus, habe dich geheilt. Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Ich möchte dir als Rema-Wort mitgeben. Dein Glaube hat dich geheilt. Твоя вера исцелила тебя. Dir geschehe nach deinem Glauben. И все будет по вере тебе. Er sagt, sei frei von deiner Plage. Она сказала, будь исцелена своей болезни. Jesu Wille für dich ist, Иисуса воля для тебя, dass du frei bist von deiner Plage. Чтобы ты освободился, исцелился от своей болезни. Vollständige Freiheit. Полностью исцелился. Und dann sagt Jesus, и тогда говорит Иисус, geh hin in Frieden und sei geheilt. Иди в мире и будь исцелена. Jesus will dich nicht nur heilen. Иисус не только хочет исцелять. Er will, dass du in Gesundheit lebst. Он хочет, чтобы ты продолжал. Dass du frei bist von der Plage und dass du Frieden hast. Den Frieden, den die Welt nicht geben kann, kann derjenige geben, der Friede führt, Jesus Christus. Wenn du von Jesus bekommst, dann bekommst du das volle Paket. Alles zusammen. Ein Applaus für Mimo. Halleluja. Halleluja. Wir wollen langsam zum Ende kommen. Ich möchte dich ermutigen, dass du mit dieser Geschichte von Jesus sein Wort ernst nimmst. Als Jesus rumgelaufen ist, viele Leute waren dort. Viele Leute waren krank. Viele Leute brauchten Hilfe. Und alle, die Jesus angerührt haben, wurden geheilt. Alle heißt alle. Nicht alle außer die Nürnberger. Alle heißen alle. Auch du. Und Jesus ist derselbe. Gestern und heute und in aller Ewigkeit. Er ist derselbe auch heute in diesem Raum. Und er verändert sein Wort niemals. Und was er ausgesprochen hat, das bleibt. Sei frei von deiner Plage. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden, spricht der Herr. Wer von euch braucht ein Wunder in seinem Leben? Halleluja. Jetzt rufe ich Leute auf. Ich darf nicht nach vorne rufen. Nicht nach vorne. Geht wegen der ganzen komischen Beschränkung nicht. Aber wichtig ist nicht, dass du nach vorne kommst. Sondern wichtig ist dein Glaube jetzt. Но твоя вера это важный момент. Ich rufe die auf, die ein Wunder vom Himmel brauchen. Которым нужно чудо с неба. Und die Glauben haben. И которые имеют веру. Wenn du Glauben hast und ein Wunder brauchst, у тебя есть вера и тебе нужно чудо, lade dich ein, steh mal auf. Тогда ты можешь подняться. Jesus, wir danken dir für jeden Einzelnen, der jetzt steht. Jesus, мы благодарим тебя за каждого, кто здесь сейчас стоит. Jesus, wir beten jetzt für übernatürliche Wunder. И мы просим тебя сейчас о необыкновенном чуде. Wir beten für einen Durchbruch des Himmels jetzt in dem Namen des Herrn. Прорыв с неба. Und wir danken dir, Jesus, и мы благодарим тебя, Иисус, dass deine Fülle jetzt zustande kommt. Что твоя полнота сейчас произойдет. In jedem einzelnen Herzen. В каждом сердце. Und Jesus, du weißt, was jetzt notwendig ist. Иисус, ты знаешь, что сейчас необходимо. Und ich bete jetzt für körperliche Heilung in dem Namen des Herrn. Da, wo Ohrprobleme sind, sollen jetzt Freiheit in den Ohren zustande kommen. Da, wo Herzprobleme sind, sprechen wir Ordnung hinein in die Herzen. Wir sprechen Heilung hinein in die Knie. Wir sprechen Heilung hinein in die Leber in Jesu Namen. И твоё исцеление в почке. Wir sprechen Heilung hinein in der Psyche. И также в психическое состояние. Psychen kommt in die Ordnung Gottes jetzt. Психическое состояние восстанавливается. Ihr müsst euch dem Wort Gottes unterordnen. Вам нужно повиноваться Слову Божьему. Und das Wort sagt, и Божье Слово говорит, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Через Его раны мы исцелены. Wir sprechen Heilung jetzt aus и in Jesu Namen. И мы провозглашаем сейчас исцеление во имя Иисуса Heilung Христа. An Geist, Seele und Leib. Исцеление в тело, в дух и в душу. Sei frei von deiner Plage. Будь исцелен от твоей болезни. Wir schmeißen jeden Angstzustand raus in dem Namen des Herrn. И всякие страхи мы выкидываем сейчас. Verschwinde in Jesu Namen. Исчезните во имя Иисуса Христа. Jede Augenprobleme verschwindet jetzt in dem Namen Проблемы des Herrn. Проблемы с глазами исчезните во имя Иисуса. Und wir sprechen Heilung aus in мы Jesu Namen. Мы провозглашаем исцеление во имя Иисуса. Heilung im Körper. Исцеление в тело. Heilung in der Seele. Исцеление в душу. Heilung im geistlichen Bereich. Исцеление в дух. Vater, und ich bete jetzt, wo Menschen vergewaltigt wurden, Господь, я прошу все те, которые были изнасилованы, dass du jetzt kommst mit deiner übernatürlichen Heilung, чтобы ты сейчас пришел со своей, со своим исцелением, mit übernatürlicher Liebe, со своей любовью, und diesen Ort des Schmerzens jetzt heilst, in dem Namen des Herrn. И это место боли было исцелено. Und ich spreche Heilung jetzt aus я провозглашаю исцеление сейчас в эту область. Liebe vom Himmel, и любовь с неба, in diesen Bereich hinein, und dass der Ort des Schmerzens jetzt ein Ort der Heilung wird. Sprich deinen Segen aus in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass deine Liebe jetzt durchfließt. In Jesu Namen. Wir zerstören jetzt jede Macht der Finsternis. Erhebe dich und wirf dich ins Meer. Бросься в море. Wir haben Autorität. У нас есть авторитет. Über jede Macht der Finsternis. На каждую власть тьмы. Und nichts davon schaden. И ничего не сделает нам ущерб. Wir sprechen Ordnung aus. И мы провозглашаем восстановление и порядок. Heilung in Jesu Namen. Мы провозглашаем исцеление. Und deine Fülle. И также твою полноту. Die ganze Gemeinde sage. И вся церковь сказала.